So, Thailand am 25. Internationalen Eiskunstlauffestival um den Preisberg Dusan zum Tag des leuchtenden Sterns kamen die Eiskunstläuferinnen und Läufer aus Russland, Kanada, Frankreich und Italien am 14. Februar in Pyongyang an. Zuvor trafen die Vertreter von Weißrussland ein.